Richtig, sagte der Doktor. Sehen Sie mal, wie gut es ist, ein Reisender zu sein. Richtig. Und die Beträge wachsen, wie Sie sehen, je höher er im Range steigt. In dem Büchlein stand außerdem nicht mehr viel als ein paar Eintragungen von Hafennamen auf den weißen Blättern am Rande des Bandes und eine Tabelle, um französisches, englisches und spanisches Geld umzurechnen. Ein betriebsamer Mann, rief der Doktor. Der ließ sich nicht betrügen. Und nun zu dem Papier, sagte der Squire. Das Papier war an verschiedenen Stellen versiegelt, und als Petschaft hatte dazu ein Fingerhut gedient, vielleicht eben der Fingerhut, der sich in des Captains Taschen gefunden hatte. Der Doktor löste die Siegel mit großer Sorgfalt, und aus dem Umschlag fiel eine Karte von einer Insel, mit Angabe von Länge und Breite, von Tiefenlotungen, Namen von Bergen, Buchten und Flussmündungen und überhaupt von allen Einzelheiten, die notwendig sein konnten, um ein Schiff auf sicheren Ankergrund an eine Küste zu bringen. Die Insel war ungefähr 9 Meilen lang und 5 Meilen breit, von Gestalt ungefähr wie ein aufrecht stehender dicker Drache. Sie hatte 2 schöne, sichere Häfen, und ein Berg im mittleren Teil der Insel war als das Fernrohr bezeichnet. Verschiedene Zusätze waren offenbar in späterer Zeit gemacht, darunter vor allen Dingen 3 Kreuze mit roter Tinte. 2 im nördlichen Teil der Insel, 1 im südwestlichen, und neben diesem letzteren stand mit derselben roten Tinte in sauberer kleiner Handschrift, die von des Captains zitternden Buchstaben sehr verschieden war, der Satz geschrieben: Hier der Hauptteil des Schatzes. Auf der Rückseite der Karte hatte dieselbe Hand folgende Weisungen geschrieben: Großer Baum, Staffel des Fernrohrs, Nord-Nordost bei Nord. Skelettinsel, Ost-Südost bei Ost. 10 Fuß. Das Barrensilber ist in der nördlichen Grube. Du findest es am Abhang des östlichen Gipfels, 10 Faden südlich von der schwarzen Klippe, dieser gegenüber. Die Waffen sind gleich in dem Sandhügel zu finden. Nord-Nordost bei Nord vom Vorsprung an der Flussmündung, dann östlich und 1/4 nördlich. J.F. Das war alles. Aber so kurz und für mich unverständlich es war, der Squire und Dr. Livesey waren ganz entzückt darüber. Livesey, sagte der Squire, Sie werden diese erbärmliche Praxis sofort aufgeben. Morgen fahre ich nach Bristol. In Zeit von 3 Wochen. Ach, was, 3 Wochen? In 2 Wochen? In 10 Tagen haben wir das beste Schiff, Doktor, und die beste Mannschaft in ganz England. Hawkins kommt als Kajütsjunge mit. Du wirst einen famosen Kajütsjungen abgeben, Hawkins. Sie, Livesey, sind Schiffsdoktor, ich bin Admiral. Wir nehmen Redruth, Joyce und Hunter mit. Wir werden günstige Winde haben, eine schnelle Überfahrt und nicht die geringste Schwierigkeit, die Stelle zu finden. Und dann, dann gibt's Geld scheffelweise genug, um sich drauf zu wälzen und Guineen zum Fenster hinauszuwerfen, wenn Sie Lust haben. Trelawney, sagte der Doktor, ich will mit Ihnen gehen. Jim kommt auch mit, dafür stehe ich ein. Und er wird bei der Unternehmung von Nutzen sein. Nur vor einem einzigen Mann habe ich Angst. »Und wer ist das?« rief der Squire. »Wie heißt der Hund, Doktor?« »Sie sind es«, antwortete der Doktor, »denn Sie können Ihren Mund nicht halten. Wir sind nicht die Einzigen, die etwas von diesem Papier wissen. Diese Kerle, die heute Abend den Angriff auf den Admiral Benbow machten, waren ganz gewiss mutige, verzweifelte Burschen. Und die übrigen, die auf dem Ewer an Bord waren, und ganz sicher noch andere, die nicht weit sind, die werden alle miteinander durch dick und dünn gehen, um das Geld zu kriegen. Deshalb darf keiner von uns allein sein, bis wir in See stechen. Jim und ich werden in der Zwischenzeit zusammenbleiben. Sie nehmen Joyce und Hunter mit, wenn sie nach Bristol fahren. Und vom 1. bis zum letzten Augenblick darf keiner von uns ein Wort von unserem Fund verlauten lassen. Ha, Livesey, antwortete der Squire. Sie treffen immer den Nagel auf den Kopf. Ich werde stumm sein wie das Grab.